1. Nak dem tod Joshua such ten die Israeliten gotlichen rat bei Jahwe, zu klaren, welcher stam den feldzeig gegen die Kananita erofnen solti. 2. Jahwe antwortet darauf hin, dass der Stamm Judah den Angriff beginnen soll, da in die Herrschaft über das Land bereits übertragen habe. 3. Judah bat darauf hin seinen Bruder Simeon, in bei der Eroberung seines Gebietsenteils zu unterstützen und versprach, im Gegenzug bei dessen Kampfen beizustehen. 4. Als Judah in den Kampf zog, gab Jahwe die Kananiter und Perisiter in ihr Gewalt, so dass sie bei besiegten feindlich Krieger besiegten. 5. In der Stadt besiegten sie auf Adonai besieg, den sie angriffen und gemeinsam mit den Truppen der Kananiter und Perisiter in die Flucht schlugen. 6. Obwohl Adonai besieg zu fliehen versucht, wurde von den Verfolgen gefasst und verstummelt, indem man ihm die Dormen und die Großen Seen abschnitt. 7. Adonai besieg dutit dies als gottlich gerechtigkeit für sein eigenen Taten, da zuvor siebzig Könige ebenso gedemütigt hat, o starb schließlich in Jerusalem. 8. Die Männer Judas griffen Jerusalemen, eroberten die Stadt nach einem blutigen Gefechten setzten sie anschließend vollständig in Brand. 9. Danach zogen die Judäweiter, gegen die Kananiter zu kämpfen, die im Gebirge, im trockenen Sudland soe in der Tiefbein anzusig wären. 10. Judah maskit gegen die Kananiter in Hebron, das früher Kirjat Arba Hias, und besiegt dort die Son Enachs Namen Skishai, Ackerman und Talmai. 11. Von dort aus setzten sie ihren Feldzeig gegen die Bewohner von der Bierfort, eine Stadt, die in früheren Zeiten unter dem Namen Kirjat Sefer bekannt war. 12. Caleb versprach offentlich, das Dirgenage, der Kirjat Sefer Erfolgreich einnehmen word, sein Tochter Axa zur Ehefrau Erholt und Solti. 13. Otniel, der Sohn des Kinners und junger Bruder Caleb's, erobert die Stadt, woraufhin Caleb im sein Tochter Axa Wiversprochen zur Frau Gab. 14. Bei ihrem Einzug drang die Axa ihren Ehemann dazu, ihren Vater im Einfeld zu bitten, als sie vom Eselstieg, fragte Caleb sie nach ihrem Anliegen. 15. Sie bat in ein Abschiedsgeschenk, da sie in das der Sudland verheiratet hat, woraufhin sowohl die Oberen als auch die Unteren Wasserquellen schenkte. 16. Die Nach kommen des Kenitis, des Schwagers von Moos, zogen mit den Juden von der Parmenstadt in die Wust Judah Bayerod und ließen sich dort nieder. 17. Gemeinsam mit Simeon besiegt Judah die Kananiter in Zephat und vollstreckte den Bannen der Stadt, weshalb der Ort fortan Homer genannt word. 18. Zudem erobert Judah die Stadt Tigaza, Ashkelon und Ekron mitsamt den Jewels des Huge Horigen gebieten und der Kust. 19. Da Jahwe mit Judah war, konnten sie das Bergland besetzen, die Bewohner der Ebene ließen sich jedoch nicht vertrieben, weil sie über Eisen Streitwagen verfuten. 20. Jemus der Anweisung von Moos word Hebron und Caleb begeben, der daraufhin die drei Son Enachs Erfolgreich aus diesem Gebiet vertrieb. 21. Die Jebusiter, Welsh Jerusalem bewohnten, konnten von den Juden jedoch nicht vertrieben werden, weshalb sie bis zum heutigen Tag gemeinsam in der Stadt leben. 22. Auch das Haus Joseph zog gegen die Stadt Bethel in den Krieg, wo bei sie der Beistand Jahwes bei ihrem Vorhaben unterstutz. 23. Bever sie angriffen, ließen die Nach kommen Josephs die Stadt Bethel auskundschaften, die in früheren Zeiten unter dem Namen Luz bekannt war. 24. Als die Sparher einen Mann sahen, der die Stadt Verlius, versprachen sie im Verschonung, falls ihnen den Zugang zur Stadt zeigen word. 25. Weis ihnen den Weg, woraufhin sie die Stadtbewohner tokten, den Informanten und sein gesamte Familie jedoch sicher absehen ließen. 26. Der Mann wandert daraufhin in das Land der Hetita aus, wo ein new Stadt grundet und sie ebenfalls los nannte, why sie noch hut heist. 27. Der Stamm Mannes konnte die Bewohner von Betchin, Tarnak, Dor, Jiblim und Megiddo soe deren umliegend Ortschaften nicht. Vertrieben, so dass die Kananiter dort blieben. 28. Erst als die Israeliten militärisch erstarkten, zwangen sie die Kananiter zur Fronabate, versäumten es jedoch, SIE Volstandig AUSDEM Land zu vertrieben. 29. Ibenso gelang es dem Stamm Ephraim nicht, die Kanonata AUS Giza zu vertrieben, weshalb dies Bevölkerungsgruppe weiterhin inmitten ihres Gebiets wohnte. 30. Sebulon vertrieb die Einwohner von Kitron und Nahalol nicht, stattdessen blieben die Kanonata dort wohnen und wurden schließlich zur Zwangsarbeit verpflichtet. 31. Auch der Stamm Arsa konnte die Bewohner von Akko, Sidon, Aklab, Aksib, Helber, Afik und Rehob nicht aus ihren Gebieten verdrängen. 32. Infolgedessen ließen sich die Aserita unter den Kanaraniten nieder, die das Land weiterhin beherrschten, die ein Vertriebung der ursprünglichen Bewohner misslang. 33. Naphtali vertrieb die Bewohner von Betzgimischen Betanot ebenfalls nicht, sondern machte es ihre lediglich tribeabflichtig, warende inmitten der Kanaanitischen Bevölkerung lebte. 34. Die Amoriter drangten die Nachkommandans in das Gebirge Jurak und verwerten ihnen den Zugang zur Ebene, was deren Siedlungsraum stark einschränkte. 35. Obwohl die Amoriter in Harhirs, Agilon und Schalbim verblieben, wurden sie schließlich zur Fronabate gezwungen, als das Haus Joseph und Markt gewann. 36. Das Territorium der Idometer erstreckt sich von der Skorpionensteige über den Felsen Sailor hinaus bis in die Weiter oben gelegenen Regionen.